keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Hier fällt der Himmel, ihm mich täuscht dein Wort. Hier fällt der Himmel, ihm mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint. Auch in finsteren Nächten und durchs Todestal, mir hinüber leuchtest du des Lammes Mal. Mir hinüber leuchtest du des Lammes Mal.